Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 73. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0, in der wir das vorletzte der fünf Bücher beginnen. Nach einer längeren Reihe in strikter Monohospitalität gestalteter Folgen darf ich heute zur Abwechslung wieder einmal zwei Gäste begrüßen, Gabriele Bolelutzky-Bohlen und Götz Fritsch. Gabriele Bolelutzky-Bohlens Kommentar findet sich etwa in der Mitte der heutigen Sendung. Götz Fritsch wird uns in der kommenden Folge 74 abermals beehren. Sein Kommentar eben da zu hören sein. Viertes Buch, erstes Kapitel, die Tiefe der Leere. Wir sehnen uns nach Hause und wissen nicht wohin. Eichendorf. Der innerste Höllenkreis. Wir gelangen nun zum dritten Teil unserer Trilogie. Der erste Abend schilderte die Geburt des Menschen der Neuzeit, der zweite die Blüte dieser sonderbaren historischen Varietät. Das Thema des letzten Abends ist der Tod der Neuzeit. Vermochten wir die Inkubationszeit, in der die Giftfrucht des modernen Gedankens ausgetragen wurde, nur im fahlen Schein einer gruseligen Winternacht zu erblicken, hatte für uns die Welt der Renaissance die Unwirklichkeit eines funkelnden, gottfernen Fiebertraums und die Menschheit der Reformation nur die Realität eines dumpfen, zerknitterten Holzschnitts, sprach das Leben der Barocke zu uns wie die fremde Grimasse eines starren Marionettenspiels und die Seele des Rokokos wie der ferne Klang eines müden Herbst- und Abendlieds. Erschien uns sogar das vertraute Milieu der Klassiker im Halblicht eines verdämmernden Spätnachmittags und die so nahe französische Revolution im gespenstischen Strahlenkegel einer Zauberlaterne. So verschwindet mit dem Untergang des letzten Märchenkönigs, den Europa erblickt hat, jede magische Fernwirkung. Der entkörpernde Glanznebel fällt von den Gestalten und Ereignissen. Alles wird intim, familiär, kompakt, konkret. Die Helden, die das Drama Weltgeschichte weiterspielen, verwandeln sich aus unheimlichen Gerüchten, dunklen Legenden, Schattenbildern, die der Weltgeist auf einen mysteriösen Hintergrund wirft, in Privatexistenzen. Fixangestellte, Straßenbekannte, die sich ansprechen lassen und auf alles antworten, denn sie sind aus demselben Material gemacht wie wir selbst. Mit dem Wiener Kongress beginnt die Geschichte der Gegenwart. Man hat nun oft und mit Emphase behauptet, dass unser Dasein zwar grauer und alltäglicher, aber dafür vernünftiger, wohnlicher, menschlicher, wohlhabender geworden sei. Aber es ist ein Irrtum. Das 19. Jahrhundert ist das inhumane Jahrhundert par excellence. Der Siegeslauf der Technik hat uns völlig mechanisiert, also verdummt. Durch die Anbetung des Geldes ist die Menschheit ausnahmslos und rettungslos verarmt. Und eine Welt ohne Gott ist nicht nur die unsittlichste, sondern auch die unkomfortabelste, die sich ersinnen lässt. Mit dem Eintritt in die Gegenwart gelangt der Mensch der Neuzeit in den innersten Höllenkreis seines ebenso absurden wie notwendigen Leidensweges. Die unwirkliche Gegenwart. Man sollte nun meinen, dass wir über diese Entwicklungsphase unseres Erdengangs wenigstens genauer, zuverlässiger, klarer informiert sein als über die vorhergehenden. Aber selbst dieser Trost, wenn es überhaupt einer wäre, wird uns nicht zuteil. Wir haben den Zwei-Seelen-Menschen, der die Neuzeit eröffnet, mit einer gebrochenen Zahl verglichen, die nicht mehr einheitlich, aber doch noch voll erfassbar ist. Den Barockmenschen mit einer irrationalen Zahl, deren Wert sich nur annähernd durch einen unendlichen Dezimalbruch ausdrücken lässt. Setzen wir diese Parallele fort, so müssten wir den Menschen des 19. Jahrhunderts einer imaginären Zahl vom Typus Wurzel minus 1 gleichsetzen. die überhaupt nicht reell ist, zu der wir durch keinerlei Denkoperationen gelangen können. Unser ganzer Darstellungsversuch nahm seinen Ausgang von der Behauptung, dass Geschichte keine Wissenschaft sei. Aber wenn für den exakten Forscher die Aussichten bei der Vergangenheit höchst problematisch sind, so sind sie bei der Gegenwart hoffnungslos. Vergangenheitsgeschichte ist kaum möglich, Gegenwartsgeschichte unmöglich. Und zwar aus einem sehr einfachen Grunde, eben weil sie von der vorhandenen, sichtbaren, körperlichen Gegenwart handelt. Denn es gibt nichts Unverständlicheres als den Augenblick und nichts Unwirklicheres als die physische Existenz. Der Nebel der Ungewissheit, statt sich zu lichten, verdickt sich mit jedem Tage der Annäherung an das Heute. Und wir haben von Zeitläufen, Personen, Ereignissen, die zu uns gehören, ungefähr ebenso treffende Bilder wie von unseren nächsten Familienangehörigen, denen wir mit Liebe oder, seit Freud, Hass entgegenbringen, aber niemals Erkenntnis. Poetische, historische, journalistische Wahrheit. Der Wille zur Historie, der elementar in jeder Nachwelt lebt, die Historiker sind nur seine mehr oder minder ehrlichen Vollstrecker, vollzieht einen fortschreitenden Destillationsprozess. Was sehr weit zurückliegt, ist bereits vom silbernen Glanze der Poesie umflossen und tritt mit jenem unwiderleglichen Identitätszeugnis vor unser Antlitz, das nur sie besitzt. Es ist vollkommen wahr geworden. Was einigermaßen zurückliegt, hat im ausscheidenden, ausgleichenden, fällenden, reinigenden Gange der Kollektiverinnerung Wahrscheinlichkeit erlangt. Es ist historisch geworden. Die Geschichte der Gegenwart aber befindet sich erst im Status eines schwebenden Prozesses, in dem bloß die vertuschenden Advokaten, die gehässigen Ankläger, die einfältigen oder boshaften Sachverständigen, die falschen oder voreingenommenen, eingeschüchterten oder wichtigtuerischen Zeugen zu Worte kommen. Wenn, wie ich in der Einleitung dieses Werks darzulegen versuchte, alle Geschichte der Vergangenheit nur Legende ist, so ist Geschichte der Gegenwart Reportage, also die allerunwissenschaftlichste, subalternste, suspekteste Form menschlicher Berichterstattung. Ist Geschichte alt genug geworden, um zur reinen Poesie zu kristallisieren, so spricht aus ihr unmittelbar das Wesen des Weltgeists, der niemals irren kann, das Wort Gottes. Und in diesem Sinne ist die Bibel nicht nur das erhabenste, sondern auch das zuverlässigste Geschichtswerk der Weltliteratur. Ist Geschichte neueren Datums, so redet aus ihr der Volksgeist, der zwar nur örtlichen, irdischen Ursprungs ist, aber von dem instinktsicheren Wissen der Gattung geleitet wird. Die Geschichte der Gegenwart jedoch hat zu ihrem Mundstück bloß den Geist des Herausgebers, eines verschlagenen, zelotischen, mit der eisernsten Entschlossenheit zur Lüge gepanzerten Geschöpfes, das nur sich und seinem Parteidogma dient. Ob es sich hierbei um die Herausgabe von Schulbüchern oder Blaubüchern, diplomatischen Noten oder Generalstabsberichten oder aber um wirkliche Journale handelt, macht keinen Unterschied. Alle Beiträge zur Gegenwartsgeschichte haben den Wahrheitswert der Zeitung. Um zur historischen Wahrheit zu gelangen, hat man daher nur dreierlei stets und gewissenhaft zu beobachten. Gläubige Ehrfurcht vor der Heiligkeit der poetischen Geschichte. Leichtgläubiges Vertrauen in das sichere Taktgefühl der überlieferten Geschichte und tiefstes Misstrauen gegen die Blödsichtigkeit und Falschmünzerei der Zeitgeschichte. Der ganze Sachverhalt lässt sich auch in aller Kürze in den Ausspruch eines englischen Schriftstellers zusammenfassen. Very nearly everything in history very nearly did not happen. Weniger lakonisch, aber ebenso unmissverständlich sagt Nietzsche, ein Geschichtsschreiber hat es nicht mit dem, was wirklich geschehen ist, sondern nur mit den vermeintlichen Ereignissen zu tun. Sein Thema, die sogenannte Weltgeschichte, sind Meinungen über vermeintliche Handlungen und deren vermeintliche Motive. Alle Historiker erzählen von Dingen, die nie existiert haben, außer in der Vorstellung. Der Geisterstrom. Man muss sich nur einmal resolut fragen, welche Materialien denn überhaupt der sogenannten Geschichtswissenschaft zur Unterlage dienen. Es sind dies erstens Akten und Urkunden wie Gerichtsfaszikel und Parlamentsprotokolle, Kundmachungen und Regierungsverordnungen, Verwaltungspapiere und Geschäftsverträge, Steuerlisten und Zollrollen, Briefe von Amtscharakter und Gesandtschaftsberichte und noch vielerlei ähnliche Relikte, die das Hauptforschungsgebiet der Diplomatik bilden. Zweitens, Denkmäler. Vornehmlich Inschriften, mit denen sich die Epigraphik und Münzen, mit denen sich die Numismatik beschäftigt. Drittens, die Zeugnisse der Tradition, die mit Bewusstsein und Absicht die historische Erinnerung festhalten wollen, also Kalender und Stammbäume, Annalen und Chroniken, Tagebücher und Memoiren, Biografien und Geschichtswerke. Alle diese Quellen, von den nicht fixierten oder nicht fixierbaren, sprechen wir überhaupt nicht, werden zu historischen Dokumenten erst durch die Auffassung und Beurteilung des Betrachters. Ohne diesen sind sie ein chaotischer Haufen von Interpolationen, Erfindungen, Selbsttäuschungen und zufälligen Richtigkeiten. Erst er weist ihnen ihren Platz an und sehr oft einen falschen. Erst er verbindet sie zu einem Zusammenhang und macht so aus ihnen Geschichte. Sie sind bloße Zeichen und Symbole für Tatsachen. Diese Tatsachen selbst aber sind weder wahr noch unwahr, indem sie nämlich beide sind. Alle gleich unwahr, denn wahr im naturwissenschaftlichen Sinne waren sie nur im Augenblick ihres Geschehens, und alle gleich wahr, denn als Ausdruck eines bestimmten Lebensmomentes können sie gar nicht falsch gewesen sein. Sie werden zu bleibenden Erscheinungen erst durch ihre Aufnahme in ein historisches Bewusstsein, und zwar in irgendein historisches Bewusstsein. Der Irrtum macht sie ebenso unsterblich wie die Erkenntnis. Genau genommen gibt es für den Historiker nur Indizienbeweise. Man befindet sich in einer Selbsttäuschung, bemerkt Hermann Paul in seinen Prinzipien der Sprachgeschichte, wenn man meint, das einfachste historische Faktum ohne eine Zutat von Spekulation konstatieren zu können. Man spekuliert eben nur unbewusst. Und es ist einem glücklichen Instinkte zu verdanken, wenn das Richtige getroffen wird. Es heißt, die Natur sei im Gegensatz zum Menschen immer stumm. Aber für den Forscher verhält es sich gerade umgekehrt. Die Natur gibt ihm Antworten, der Mensch keine oder, was dasselbe ist, zu viele. Jedem eine andere. Jakob Burckhardt sagt in seinen weltgeschichtlichen Betrachtungen, die Quellen sind unerschöpflich, weil sie jedem Leser und jedem Jahrhundert ein besonderes Antlitz weisen und auch jeder Altersstufe des Einzelnen. Es ist dies auch gar kein Unglück, sondern nur eine Folge des beständig lebendigen Verkehrs. Es ist sogar ein Glück, denn der Reiz und Wert der Historie beruht ja eben darin, dass sie niemals von natürlichen Dingen handelt, die der Rechnung und dem Experiment unterworfen werden können, sondern immer nur von geistigen Dingen, das heißt von lebendigen Dingen, die sich ununterbrochen verwandeln und an jedem Ort und zu jeder Stunde eine andere Sprache reden. Ein stygischer Geisterstrom, ewig und unterirdisch, fließt von dem, was war, zu dem, was ist. Das nennt man Weltgeschichte. Sie ist das Kollektivwerk einer myriadenköpfigen Poetengilde, die man Menschheit nennt. Alle Erinnerungen, die die Menschen besitzen, können sie nur in der Form der Dichtung aufbewahren. Jedes Lied, das von einem Mund zum anderen springt, jede Anekdote, die von Ohr zu Ohr läuft, jede flüchtig hingekritzelte Nachricht, ja, jedes einzelne Wort bereits ist eine Dichtung. Und eine jede Dichtung ist von Natur etwas Tausenddeutiges. Dichtungen empfangen, erhöht, verdrängt, verdichtet, verzerrt, bereichert von anderen Dichtern. In diesem Kontakt zweier poetischer Kraftwirkungen besteht die historische Erkenntnis. Kritische Geschichtsschreibung. Schopenhauer sagt nicht ohne Schärfe, zu den Unvollkommenheiten der Geschichte kommt noch, dass die Geschichtsmuse Clio mit der Lüge so durch und durch infiziert ist wie eine Gassenhure mit der Syphilis. Die neue kritische Geschichtsforschung müht sich zwar ab, sie zu kurieren, bewältigt aber mit ihren lokalen Mitteln bloß einzelne, hier und da ausbrechende Symptome, wobei noch dazu manche Quacksalberei mit unterläuft, die das Übel verschlimmert. Diese ungeschickte, anmaßende und nicht selten schwindelhafte Kurpfuscherei hat in der Schule Rankes, der ein historiografisches Genie war, aber nicht wegen seiner Wissenschaftlichkeit, ihren Gipfelpunkt erreicht und ihren Auswirkungen nicht wenig zu der Abwendung von aller Historie beigetragen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Mode wurde. Nur die zunehmende Fantasielosigkeit und Talentlosigkeit, das Schwinden der natürlichen schöpferischen Instinkte hat die wissenschaftliche Geschichtsschreibung erzeugt. Die antike Historiographie erfand Reden und Situationen, die sie für charakteristisch ansah, mit der größten Unbefangenheit und ohne das Bewusstsein, damit eine Fälschung zu begehen, indem sie von dem gesunden Gefühl ausging, dass eine Tatsache umso wahrer sei, je prägnanter, sinnfälliger, porträtähnlicher sie in ihrer individuellen Einmaligkeit der Erinnerung eingebrannt werde. Man suchte nach ihrer lebendigen künstlerischen Gestalt, nicht nach ihrer toten, scientifischen Beschreibung. Die Ilias galt den Griechen nicht als Literatur, sondern als Geschichtsquelle. Und ebenso hielt es das Mittelalter mit seinen Heldengedichten. Während seine Chroniken mit ihrem Bestreben, krude Tatsachen im Rohstoff aufzubewahren, bereits einen primitiven Versuch sogenannt exakter Geschichtsschreibung darstellen. Doch machen sie, wie auch noch zahlreiche Werke der Renaissance-Historiker, zwischen der symbolischen Wahrheit der Sage und der Kolportage des realen Berichts keinen grundsätzlichen Unterschied. Bis tief ins 18. Jahrhundert hinein herrscht noch vielfach die Neigung, in der Stoffbehandlung dem menschlichen Hang zum Fabulieren und Ausschmücken nachzugeben und in der Formgebung sich der Rhetorik und Novellistik anzunähern. Die Geschichtsschreibung der Aufklärung hat doch noch wenigstens insofern einen fantastischen Charakter gehabt, als sie bestimmten Tendenzen huldigte, die sie durch die stark gefärbten Ereignisse bunt illuminierte. Sie war ein Stück Geschichte gesehen durch ein Temperament und im Prinzip von der theologischen Geschichtsauffassung gar nicht so entfernt, weshalb Montesquieu Voltaire vorhielt, er schreibe wie ein Mönch für seine Kirche. In der kritischen Geschichtsforschung ist aber die Philologie ebenso die Herrin der Poesie geworden, wie dies der Alexandrinismus der Neuzeit bereits längst in der Literaturforschung vollbracht hatte. Das Wesen dieser Schule, die jahrzehntelang als die einzig legitime und der höchste Triumph des historischen Jahrhunderts galt, besteht ganz einfach darin, dass in ihr der kindische Respekt vor allem Geschriebenen und Gedruckten, der sich von dem Aberglauben des Ungebildeten an den Zeitungsbericht nur dem Grad nach unterscheidet, methodisch geworden ist. Eine historische Tatsache galt von nun an für umso sicherer, je mehr Belege für sie aufzutreiben, also je mehr Buchstaben auf ihre Überlieferung verwendet waren. Während doch gerade die Häufung der Berichte, wenn sie sich widersprechen, die Sache nur zu verwirren vermag und wenn sie sich nicht widersprechen, erst recht geeignet sind, zu einem Fehlurteil zu führen, weil sie dann gewöhnlich voneinander abgeschrieben sind. Ja, man ging sehr bald so weit, überhaupt nur Originalquellen gelten zu lassen, also im Wesentlichen sogenanntes diplomatisches Archivmaterial, womit man glücklich im finstersten Höllenpfuhl der Lüge angelangt war und in konsequenter Weiterverfolgung des Systems schließlich bei der Zeitung landete, die nicht wenigen gewissenhaften Historikern, weil sie den Ernst ihres verantwortungsvollen Geschäfts nicht durch die Willkürlichkeit philosophischer Konstruktionen und die Frivolität psychologischer Konjekturen zum Feuilletonismus zu erniedrigen wünschen, als die würdigste Geschichtsquelle gilt. Exakt feststellen lässt sich an all diesen Relationen, Depeschen, Noten, Bulletins, Zirkularen, Denkschriften nur, dass ihre Verfasser entweder gottverdammte Lügner oder ahnungslose Tölpel waren, indem sie den Sachverhalt entweder entstellten oder nicht kapierten. Das Einzige, was ein wirklich kritischer Kopf aus diesen Dokumenten entnehmen könnte, wäre also, dass überhaupt nichts passiert ist, außer Schurkerei und Dummheit. Dass sie genau so eingetreten sind, lässt sich überhaupt nur von jenen vergangenen Ereignissen beweisen, von denen man auch beweisen kann, dass sie immer wieder genauso eintreten werden. Ich kann zum Beispiel wissenschaftlich, das heißt völlig präzis und eindeutig konstatieren, dass Jupiter und Mars in Opposition gestanden sind, dass ein elektrischer Strom aus einem Kupfervitriolbad ein gewisses Quantum Kupfer ausgeschieden hat. dass eine Kanonenkugel ihre Flugbahn mit einer mittleren Geschwindigkeit von 500 Metersekunden beschrieben hat, dass ein Infusorienschwarm dem Lichtreiz folgend nach dem besonderen Tropfenrande gewandert ist. Das sind lauter Vorgänge, die sich wiederholen können, ja müssen. Wir glauben, dieselbe Bedingungen vorausgesetzt an ihre zukünftige Existenz ebenso felsenfest wie an ihre vergangene. Von einem historischen Geschehnis können wir uns aber nicht einmal vorstellen, dass es eine Repetition erleben könne, geschweige denn, dass wir davon überzeugt wären. Und das hat seinen Grund darin, dass es ein individuelles Ereignis ist oder, was dasselbe heißt, ein seelisches Ereignis. Von seelischen Vorgängen gibt es keine Dubletten, nicht für die Zukunft und nicht für die Nachwelt. Von seelischen Vorgängen gibt es keine Wissenschaft, denn sie sind nicht physische, sondern metaphysische Tatsachen. Und wer es leugnet, besitzt selber keine Seele, oder vielmehr, er hat vergessen, dass er eine besitzt. Ja, selbst bei Naturdingen versagt die exakte Methode, wenn wir versuchen, sie nicht bloß nachzudenken, sondern nachzugestalten. Wenn ich zum Beispiel das Bild einer bestimmten Eiche, mit der ich persönlich gut befreundet bin, in mir erzeugen will, so habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mich zu ihr hinbegeben und Quellenstudien machen, indem ich alle ihre Einzelheiten gewissenhaft erforsche und aufzeichne, und ich kann ihr wohlbekanntes Porträt vor der inneren Vision meiner Erinnerung aufsteigen lassen. Im ersten Fall bin ich philologisch verfahren, im zweiten historisch. Es unterliegt für mich keinem Zweifel, dass die letztere Darstellungsweise den größeren Anspruch auf Wahrheit hat. Liebe Gabi, vielen herzlichen Dank zunächst fürs Lesen. Hast du zu Egon Friedell ein persönliches Verhältnis? Nein, also zum einen aufgrund der zeitlichen Distanz schon schwer möglich. Aber ich muss auch gestehen, ich habe den auch nicht wirklich gelesen. Also er ist mir natürlich bekannt. Ich habe auch immer wieder ausschnittweise was von ihm gehört, aber selbst nicht mir wirklich zu Gemüte geführt, erst im Zuge dieser Arbeit hier. Gefällt mir teilweise sehr gut. Die Romantik des Kabarets des letzten Jahrhunderts transportiert es für mich, die ich sehr schätze. Und an dem von mir auch gelesenen Ausschnitt hat mir besonders gut gefallen, dass alles im Auge des Betrachters liegt, dass er selbst die Dinge schreibt, die Dinge ihrer Wahrheit zuführt und durch jedes neue Auge, durch jedes neue Ohr eine neue Geschichte entsteht. Das ist für mich, dem sozusagen Konstruktivismus verpflichtet, durchaus etwas, was ich mehr als nachvollziehen kann und durchaus bejahe. Friedell, der ja eigentlich dem Dilettantismus sehr huldigt, befindet sich hier jetzt eigentlich auf seinem Fachgebiet. Er ist ja promovierter Philosoph gewesen. Waren diese Haltungen und Ansätze, die er da propagiert, in seiner Zeit üblich oder war das eher etwas Neues, Ungewohntes? Da muss ich gleich einmal sagen, dass ich nicht die Spezialistin bin, um zu sagen, was in seiner Zeit so wirklich üblich ist, also nicht ausführlich. Würde aber doch meinen, dass es durchaus dem Zeitgeist oder einem gewissen intellektuellen Zeitgeist entsprochen hat, durchaus. Wobei das Infragestellen eines absoluten Objektivismus immer schon zwar vorhanden, aber umstritten war. Heute wie damals. Also es ist eine Denkströmung, die sich durch die Menschheitsgeschichte zieht. Das ist mir schon aufgefallen, ja doch. Also bei vielen, was man meint, erst als neumodische Erscheinung betrachten zu können, muss man sich dann doch zugeben, das gab schon vor Jahrzehnten und Jahrhunderten auch, ja. Ja, oft haben die Dinge eine längere Geschichte, als man wahrhaben möchte sogar. Und einen längeren Atem wollen wir doch hoffen. Du gibst ihm also in dieser Hinsicht recht, die Wirklichkeit entsteht im Auge der Betrachterin. Unumschränkt. Das heißt also, so etwas wie Geschichtsschreibung ist in einem objektivierten Sinn überhaupt nicht möglich. Naja, wenn wir Objektivität so verwenden wollen, dass es eine kollektive Subjektivität ist, also Übereinkommen, darüber übereinkommen, dass wir in diesem und jenem einer Meinung sind, dann dürfen wir das alle gemeinsam als objektiv betrachten und behaupten. Es ist wohl bekannt, dass selbst bei den Dingen, die uns allen oder den meisten von uns als historische Tatsache bekannt sind, wie etwa die Vernichtungslager im sogenannten Dritten Reich, auch da es Menschen gibt, die das zu bestreiten wagen. Und es wird auch immer wieder Kritiker jetzt meiner Auffassung auf den Plan rufen, die genau sagen, und darin liegt dann das Übel, indem man sagen kann, alles ist zu bestreiten. Das glaube ich nicht, dass alles zu bestreiten ist in dem Sinne, sondern dass es einfach eine Tatsache ist, dass es immer einen Beobachter und einen Betrachter braucht, um etwas zu sehen und zu beschreiben, um zu definieren. Die Dinge sind nicht an sich. Naja, das gilt jetzt auf jeden Fall für... Nicht an sich eindeutig, sagen wir so. Das gilt jetzt natürlich für Dinge, die Inhalte verbergen, also Bücher, Filme etc. Aber gilt das auch für Dinge, die jetzt allgemein da sind, Berge, Wälder? Genau, spring mal aus dem Fenster und schau, was passiert. Das ist immer das erste Gegenargument gegen den Konstruktivismus. Es ist so, natürlich der menschliche Betrachter und Beobachter, da können wir davon ausgehen, dass wir jetzt eine gemeinsame Biologie haben. Das heißt, aufgrund unserer Beschaffenheit sind für uns gewisse Gegenstände hart und stoßen wir uns daran, verletzen wir uns daran. Es ist aber nicht eine Sache, die an sich so ist. Wenn etwas nur für einen Radiostrahl beispielsweise ist, ist ein Tisch nichts Hartes, insofern Beobachter. Also es geht nicht um den menschlichen Beobachter, es geht um die Perspektive. Alles, was ist, ist für jemanden oder etwas so. Das ist es. Also die Wahrheit ist nicht nur eine Tochter der Zeit, sondern auch ein Sohn des Blickwinkels. Ja, durchaus, ja. Es ist auch so, dass wenn wir uns jetzt zum Beispiel auf einen Begriff einigen, beispielsweise Rot, gibt es ja an sich jetzt keine Skala, wo wir jetzt eichen könnten, dass wir, wenn wir denselben roten Tisch ansehen, auch dasselbe Rot dann erkennen. Das beschäftigt mich seit meiner Kindheit, genau. Ja, ja, und es ist ja auch nicht zufällig, dass es immer wieder Bemühungen gibt, da einheitliche Skalen zu verwenden und also in der Grafik ist ja auch bekannt, wie schwierig es ist, da Töne festzulegen, die werden mit Nummern genau festgelegt, um möglichst große Übereinstimmungen zu finden und man braucht sich ja nur umschauen in der Kommunikation, merkt man ja auch, dass es immer wieder Unstimmigkeiten gibt und über das Selbstverständlichste doch neu wieder, sagen wir, diskutiert werden kann. Das heißt aber auch, dass das Empfinden eine sehr zentrale Rolle spielt. Also auch wenn ich jetzt... Natürlich, das gerät dann in den Verdacht des Psychologismus, aber letztlich ist es doch so, ja. Weil wenn du sagst, die Farbskala, gut, da gibt es jetzt zum Beispiel die RAL-Einteilung. Mhm. Also wenn ich sage RAL 257, weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Schau nicht. Wir beim Anschauen derselben Farbe doch unterschiedliche Empfindungen zum Beispiel und verbinden was ganz anderes damit. Wie sollen wir uns natürlich der Wahrheit jetzt dessen nähern? Ne? Also wir können immer nur vergleichen, wir können jetzt Elektroenzephalogramme anstellen von und Gehirnregionen, das Ausschlagen gewisser Impulse vergleichen. Auch das wieder von einem Beobachter natürlich gesteuert. Also da kann man, wenn man den Willen hat, dazu über zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Wir sind oft froh, wenn wir uns an irgendeinem Punkt einigen und wollen es dann gar nicht weiter zitieren. Es ist natürlich klar, dass es Sinn macht, Übereinkünfte zu haben. Das ist ein Tisch und das ist hart. Macht Sinn, auch im täglichen Gebrauch. Aber es macht auch Sinn, zu wissen, dass man das sehr wohl berechtigt hinterfragen kann. Es gibt den Satz, dass unterschiedliche Erfahrungen überhaupt nicht diskutierbar seien. Würdest du dem zustimmen? Das hängt von der emotionalen Grundverfassung ab, würde ich meinen. Also grundsätzlich sind ja Erfahrungen immer unterschiedlich, sowohl zwischen den Menschen als auch innerhalb eines Menschen. Wenn ich dich heute anschaue, dich morgen anschaue, kann ich für mich eine Konstante festmachen, wenn ich das möchte, und wir brauchen das. Das kennen wir, wenn wir uns ins Spiegelbild schauen, aber wir stellen auch Unterschiede fest. Wir sind aber, glaube ich, so weit gekommen, ein psychisches Überleben zu sichern, es sei denn, wir wären verrückt, indem wir es schaffen, Konstanten zu sichern. Und das ist irgendwie die Grundlage einer, ja, eben einer konstanten Erfahrung. Das heißt, wir beschränken uns dann darauf zu sagen, Ich und du haben unterschiedliche Erfahrungen. Wir selbst haben sie natürlich auch, von einem Augenblick zum anderen. Es ist sehr anstrengend, darüber zu diskutieren oft. Ja. Es kann belasten, aber es kann auch sehr interessant sein. Und deshalb eben auch diese Ausgangsaussage, es kommt darauf an, wie emotional belastbar man ist, wie es einen trifft, was das Thema ist zum Beispiel auch. Ist es so, dass wir einerseits jetzt uns bewusst halten sollten, dass die Sachen ganz schwer und nur bis zu einem gewissen Grad objektivierbar sind? Aber auf der anderen Seite können wir eigentlich, wie du gerade gesagt hast, ohne ein Regelwerk und ohne ein paar Grundvereinbarungen ja überhaupt nicht existieren. Genau, beides. Das ist es. Also man braucht immer beides. Man braucht immer beides, würde ich auch meinen. Und ich bin für mich ja irgendwann draufgekommen, gerade das Paradox Erscheinende ist der sicherste Hinweis auf die Realität. Also das ist ein ganz typisches Merkmal dessen, was ich Wirklichkeit nenne. Ja, übertragen auf die Medienrealität würde ich das sogar formulieren, wo der Rauch ist, ist niemals das Feuer. Das ist nicht mein Gebet, aber es klingt verdächtig richtig. Daraus entstehen ja sehr starke Spannungsfelder jetzt. Also wie lebt man das als überzeugte Konstruktivistin? Wenn man weiß, okay, das ist jetzt meine Wirklichkeit beim Zähneputzen, aber in Wahrheit stellt man das nur in bestimmten Zusammenhängen in Frage. Also wenn man im Studierkämmerchen sitzt und die Denkmaschine angeworfen hat. Also in den Anfangsphasen, das liegt bei mir jetzt auch schon über 20 Jahre her, ist man natürlich überwältigt von dieser neuen oder scheinbar neuen Erkenntnis und auch zwischendurch immer wieder ist es spannend, es in den alltäglichsten Situationen zu erproben. Letztlich macht es immer wieder Sinn, genau dann, wenn man eben nicht mehr weiter weiß. Also grundsätzlich beim Zähneputzen wird es langweilig. Wozu? Die Frage ist immer, was erreiche ich mit diesem Ansatz? Es geht ja nicht darum zu sagen, so ist es wirklich, seht doch alle hin, sondern was kann ich damit verbessern im Verständnis von der Welt, im Verständnis von anderen Menschen, in der Kommunikation, letztlich in meinem Leben und in dem der anderen. Und da scheint es oft ein geeignetes Instrument, um die Welt zu verstehen, in der Frage zu verstehen. Ja, von der Möglichkeit, dass es jemals Antworten geben könnte, muss man sich verabschieden. Doch, es gibt eine Vielzahl von Antworten. Und das Spannende ist ja, sich die passenden, die jeweils passenden herauszusuchen. Und die sind nicht in jeder Situation die gleichen. Natürlich, das ist das Gleiche. Es gibt keine Antwort, indem es zu viele Antworten gibt. Mhm. Bei Fritelli kommt das ja da sogar irgendwo vor in dem Text. Keine letztgültige Antwort, ja. Aber wozu brauchen wir die? Das ist irgendwie so ein Hirngespinst, oder? Ich meine, wozu braucht man eine letztgültige Antwort? Ich glaube, dass das eine Art von Sicherheitsstreben ist. Mhm, das ist verständlich. Und ich denke, es macht doch Sinn, dass sich immer wieder in kleinen alltäglichen Dingen zu erwirken. Aber gelegentlich und genau dann, wenn das, was lange gegolten hat, plötzlich nicht mehr funktioniert, muss man es ohne dies in Frage stellen. In weiterer Folge hat das auch etwas damit zu tun, dass zu Friedels Zeiten, als es den Ausdruck der Political Correctness noch überhaupt nicht gab, man sich ganz ungeniert jetzt zum Beispiel hergemacht hat über teils sehr flapsige Charakterisierungen ganzer Kulturkreise und Völker. Ja, die Engländer sind so und die Franzosen sind so. Was man heute mit gutem Grund so nicht mehr täte. Aber auf der anderen Seite muss man sich solche Gemeinplätze ja auch wieder schaffen. Ich meine, dass es sie auch durchaus noch gibt. Ja? Also Mann wird auch immer schwieriger zu sagen, ne? Weil es doch durch den Pluralismus auch eine Vielzahl von gesellschaftlichen Kreisen, Ebenen gibt und der Burgenländerwitz ist, weiß Gott, nicht ausgestorben. Also das ist durchaus noch üblich. Und das sich lustig machen über Political Correctness ist auch schon ein eigener Gemeinplatz geworden. Also das gibt es ja durchaus. Nein, ich würde es gar nicht als lustig machen jetzt bezeichnen, sondern es ist schon bei den Burgenländern, ist es einfach so, dass ich sie als eine Masse sehen muss, wenn ich über die Burgenländer reden will. Ich kann nicht jedes einzelne... Genau, aber müssen wir über die Burgenländer reden? In manchen Zusammenhängen genau. Ja. Ja. Wieder situationsabhängig, ja, natürlich. Es kommt darauf an, wie wichtig es einem scheint, eben die eigene Existenz abzusichern, indem ich möglichst breitflächige, ganz wenige und klobige Urteile über den Rest der Welt fälle. Wenn ich zum Beispiel sage, es gibt mich und den Rest der Welt, das ist die einfachste Form der Unterscheidung. Wenn ich dessen bedarf, um zu existieren, dann tue ich das. Ich persönlich brauche das nicht, aber man sieht vieles dergleichen natürlich auch. Ja. Hat dir dieser Abschnitt, den du jetzt gelesen hast, von Friedel Lust gemacht, weiterzulesen? Doch, also der Umfang des Werkes ist abschreckend, aber durchaus natürlich. Ja, schon. Geschichte wird erfunden. Der italienische Philosoph und Historiker Benedetto Croce, einer der weisesten und redlichsten Denker der Gegenwart, sagt über die philologische Geschichtsforschung: Wenn man die Methode der Zeugnisse in ihrer ganzen Strenge anwendet, so gibt es kein Zeugnis, das nicht verdächtigt und entkräftet werden könnte. Wenn man willkürlich und um äußerer Merkmale willen gewisse Zeugen gelten lässt, so gibt es nichts Verschrobenes, das man nicht annehmen müsste. Denn es gibt nichts Verschrobenes, das nicht die Autorität von rechtschaffenen, reinen und intelligenten Männern auf seiner Seite hätte. Mit der philologischen Methode kann man nicht einmal die Wunder zurückweisen, da sie sich auf ebenso beglaubigte Zeugnisse stützen wie die Kriege und Friedensschlüsse. Und über die historische Kritik bemerkt er, die Hyperkritik ist die natürliche Fortsetzung der Kritik, die Kritik selbst. Es gibt keine sicheren und unsicheren Autoritäten, sondern alle sind gleich unsicher. Und zwar in ihrer Unsicherheit auf eine ganz äußerliche und mutmaßliche Weise abgestuft. Wer schützt uns vor dem Falschen, das ein sonst genauer und gewissenhafter Zeuge aus Zerstreutheit oder vorübergehender leidenschaftlicher Erregung behauptet? Da also alle Zeugnisse gleich dubios sind und andererseits alle gleich brauchbar, denn auch die handgreiflichsten Irrtümer, Lügen, Nichtigkeiten sind Material für den Historiker und nicht selten ein sehr sprechendes, schlagendes. Wodurch bestimmt sich die historische Wahrheit? Die Antwort lautet: Wir wissen es nicht. Es ist ein Mysterium wie alles andere. Gewisse Ereignisse, Gestalten, Ideen werden langsam im Gang der Geschichte wahr, andere werden falsch oder vielleicht korrekter ausgedrückt, die einen werden historisch existent, die anderen historisch nicht existent. Sie können auch in der Erinnerung der Nachwelt ihre Rollen tauschen, unvermutet emportauchen wie Korallenriffe und plötzlich verschüttet werden wie Vesuvstädte. Sie sind Geburten und ebensolche Geheimnisse. Aber die Annahme, dass ihr Dasein von der Rüsseltätigkeit des kollationierenden, kompilierenden Archivschnüfflers, Aktenwühlers, Büchenbohrwurms abhängig sei, wäre ein ebenso skurriler Fehlschluss wie die Meinung des Hahnes Chanteclair, dass sein Krähen den Sonnenaufgang bewirke, während es ihn doch bloß nützlich, ob schon lästig, überlaut und misstönig anzeigt. Und auch das nur gelegentlich, da sein Kikeriki nicht selten Selbstzweck ist. Überall und immer hat die Wissenschaft bestenfalls die Funktion des Geburtshelfers, der weit entfernt an der Geburt beteiligt zu sein, sie bloß komfortabler macht. Und des Naturaliensammlers, der eine blühende Fauna in seinem ziemlich ordinären Spiritus konserviert, nachdem er sie vorher getötet hat. Geschichte wird erfunden, täglich neu entdeckt, wiederbelebt, uminterpretiert, nach dem jeweiligen Bedürfnis der Weltkonstruktion. Wir stoßen hier wiederum auf jenes Gesetz, das wir schon mehr als einmal hervorgehoben haben, dass nämlich der Geist das Primäre ist und die Wirklichkeit nur seine Projektion und Materialisation. Amerika stieg in dem Augenblick aus dem Ozean herauf, als der europäische Mensch sich von den Geheimnissen seiner Seele, den Rätseln seines irdischen Wohnplatzes zuwandte, in dem Moment, wo er nicht mehr von Gott, sondern von der Welt zu wissen begehrte, reckte sich vor ihm der babylonische Turm des Teleskops empor und richtete sein Riesenauge auf die Gestalt und Bewegung der fernsten Gestirne, und nachdem er sich entschlossen hatte, zum Maschinenwesen zu werden, fühlte sich der Planet mit lauter toten Ebenbildern der neuen Menschenrasse, mit dem Tumult stampfender Kolben und ratternder Räder, kreischender Kurbeln und kreisender Riemen und unendlichen Wolken von Ölrauch und Dampf. Als das Italien der Renaissance sich für seine römische Vergangenheit begeisterte, öffnete der heilige Boden ganz von selber seinen Bauch und warf hunderte von Denkmälern vor die beglückten Kunstfreunde. Als die Deutschen um Goethe das Land der Griechen mit der Seele suchten, trat es wie durch Zauber in vollem Sonnenglanz aus vielhundertjährigem Nebel. Womit sonst hätten sie es suchen sollen als mit der Seele? Und heute sehen wir mit Staunen, wie ein ganzer Erdteil, den wir bisher den Dunklen nannten, ins Licht tritt und gleich der Memnonsäule vom Strahl unseres Wunsches getroffen, von fernen Jahrtausenden zu tönen beginnt. Auf einmal sind die historischen Zeugnisse da. Sie sind da, weil der Geist der Empfängnis da ist, der sie schafft. Alle geschichtlichen Tatsachen sind da, aber die meisten liegen tot oder scheintot in tiefem Märchenschlaf und warten auf ihre Wiedererweckung. Geschichte ist nicht etwas, das ist, wie naive Wissenschaftlichkeit glaubt, sondern etwas, das stetig wird, mit jedem Tage neu wird, sich wandelt, umkehrt, umschafft, verjüngt, verleugnet, entwickelt, rückentwickelt, wie jeder Mensch täglich erneuert wird, für sich und für die anderen. Die Rangerhöhung der Geschichte. Im Jahr 1919 erschien ein sehr merkwürdiges Buch von Theodor Lessing, Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen. Ein luziferisch kühner Versuch, ergreifend in seiner bleichen Nachtschönheit und eisklaren Logizität, vielleicht der erste, die Frage, was denn eigentlich Geschichte sei, zu Ende zu denken, mit jener Schärfe, aber auch Zweischneidigkeit vollzogen, die solchem ehrfurchtslosen, sich zum Selbstzweck setzenden Beginnen anhaftet und denn auch in der Geschichtsphilosophie zu demselben Resultat seiner rasanten Folgerichtigkeit gelangen wie Spinoza in der Naturphilosophie. Zum Nichts. Einem kalten Pyrrhussieg des Geistes, der im Selbstmord seinen letzten und raffiniertesten Triumph feiert. Ein Werk, von dem das Wort jenes anderen Lessing gilt, groß und abscheulich, voll von giftigen Tiefgasen und nur in der Hand eines vorsichtigen Abschreibers, wie ich es bin, ohne ernste Gefahren. Seine Grundidee liegt bereits im Titel, dass sich nämlich durch die Geschichte ein Zusammenhang von Ursachen und eine Entwicklung in der Zeit nicht unmittelbar und ohne menschliche Zutat offenbart, sondern Geschichte ist die Stiftung dieses Sinnes, die Setzung dieses Zusammenhangs, die Erfindung dieser Entwicklung. Sie vorfindet nicht den Sinn der Welt, sie gibt ihn. Geschichte ist Logificatio post festum. Der Begriff der Wirklichkeit, sagt Lessing, sei nicht so einfach, wie der Historiker meint, der nur das für wirklich hält, was sich aktenmäßig nachweisen lässt und alles andere für bloße Sage erklärt. Man werde eines Tages bemerken, dass außerhalb der Mechanik überhaupt keine exakte Wirklichkeit aufweisbar ist und dass Lebendiges eben nur gelebt, nicht aber festgestellt werden kann. Schließlich besitzt der Mythos eine wesenhafte Wahrheit metaphysischer Art, der gegenüber historische Wirklichkeit als durchaus unwahr und verlogen erscheint. Alle Geschichte hat das Bestreben, bei der Tatsache anzufangen und beim Sinnbild zu enden, welches wahr ist, während die Tatsache bloß wirklich ist. Wenden wir diesen sehr einleuchtenden Satz auf die Gegenwart an, so müssen wir sagen, Ihre Tatsachen sind noch nicht einmal wirklich. Erst dann, sagt Lessing an einer anderen Stelle seines Werks, wenn das Gedächtnis mehrere Jahrtausende zu einem Ganzen zusammenfasst, empfinden wir deutlich die dichterische Gewalt der Geschichte. Großes erkennt man erst, wie Moses Gott erkannte, wenn es vorübergewandelt ist. Und schon 100 Jahre früher, sagte Wilhelm von Humboldt in seiner Abhandlung über die Aufgabe des Geschichtsschreibers, wenn man die unbedeutendste Tatsache zu erzählen versucht, aber nur streng das sagen will, was sich wirklich zugetragen hat, so bemerkt man bald, wie Falschheiten oder Unsicherheiten entstehen. Daher ist nicht so selten als eine buchstäblich wahre Erzählung. Daher gleicht die historische Wahrheit gewissermaßen den Wolken, die erst in der Ferne vor den Augen Gestalt erhalten, und daher sind die Tatsachen der Geschichte in ihren einzelnen verknüpfenden Umständen wenig mehr als die Resultate der Überlieferung und Forschung, die man übereingekommen ist, für wahr anzunehmen. Wie aber diese Wolkengebilde in ihrer Pracht und Größe sich ballen, der Nachwelt zur Verwunderung, Lust und Erhebung, das ist ein transzendenter Prozess. Der Geist Gottes wirkt dieses Gewebe, den wir erst erkennen, wenn er vorübergewandelt ist. Die Erkenntnis, dass Geschichte Dichtung sei, ist dem Bewusstsein der Menschheit niemals gänzlich entschwunden gewesen. Sie ist aber der heutigen Zeit in höherem Maße eigen als manchen früheren, zumindest der unmittelbar hinter uns liegenden, die vom blinden Aberglauben an die Wirklichkeit beherrscht, auf allen Gebieten und sogar auf dem historischen nach Tatsachen jagte. Diese Einsicht hat aber die Geschichte keineswegs entthront, sondern bloß von ihrem Scheinthron entfernt und ihr dafür eine höhere Krone verliehen, als sie bisher besaß. Die Geschichtsschreibung der letzten Generation, die sich die positivistische nannte, war in Wirklichkeit eine extrem negativistische, destruktive, skeptische. Sie erlitt das Schicksal, das dem Wirklichkeitssinn auf allen Gebieten zuteil wird, indem er erfahren muss, dass er seine intensivere Kenntnisse gewisser subalterner Erlebensausschnitte mit dem Verlust aller anderen erkaufen muss und daher kein schärferer und reicherer, sondern ein unendlich ärmerer und stumpferer Sinn ist. Oder um es in aller Kürze zu sagen, dass der Verfasser eines Geschichtswerks kein Historiker ist, wird heute niemand anders mehr beunruhigen als die Historiker. Dumas Père hat über Macaulay die geistreiche Bemerkung gemacht, er erhebe die Geschichte zum Range des Romans. Aber es bedurfte dieser Rangerhöhung durch Macaulay gar nicht, denn sie vollzieht sich ganz von selbst, wenn eine gewisse Zeit verstrichen ist. Dass man das Weltalter, das 2 bis 3 Jahrtausende jünger ist als das unsere, das Altertum nennt, beruht auf derselben naiven Optik, nachdem wir uns unseren Großpapa unter allen Umständen als alten Herrn vorstellen, während er doch in Wirklichkeit zweifellos jünger war als wir, nämlich wärmer, unkomplizierter, kindlicher. Der Mensch der Vorzeit, etwa der merowingische oder der medizeische, ist in ähnlichem Sinne jünger als wir, wie Drachen und Fische jünger sind als das Nagetier, demgegenüber sie infantil wirken, obgleich oder vielmehr, weil sie früher da waren. Und daher ist alte Geschichte in höherem, echterem, reineren Sinne Geschichte als neuere oder gar Geschichte der Gegenwart. In demselben Sinne nämlich, in dem die Geschichte unserer Kindheit und Jugend wahrer ist als die Geschichte unserer reifen und überreifen Jahre. Jedermann hat das unabweisbare, obschon unbeweisbare Gefühl, dass sein Leben damals realer, beglaubigter, stärker, seiender gewesen ist, wenngleich die Quellen viel interrupter, spärlicher drüber fließen und Urkunden so gut wie ganz fehlen. Daher die Begeisterung, die das Altertum als Gegenstand der Geschichtsleidenschaft zu allen Zeiten ausgelöst hat, und die Kühle, die die Betrachtung gegenwärtiger Zustände umweht. Und doch werden auch diese Zeiten einmal Jugend sein und in Wahrheit und Schönheit erglänzen. Jedes Zeitalter wird einmal zum goldenen Zeitalter unter unserem vergoldeten Blick. Es muss nur lange genug vergangen sein. Dann auch ist es erst wahrhaftig gegenwärtig. An dem einzigen Orte, wo Dinge wahrhaftig gegenwärtig zu sein vermögen, im Geiste. Die Gegenwart aber, die der Nebel der Nähe grau und undurchsichtig macht, muss der Farbe ebenso entraten wie der Klarheit. Auf sie fällt nur der gläserne Blick der Idiosynkrasie. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Gabriele Polulutzki-Bohlen und Götz Fritsch. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 29.12.2011, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.